Hallo. Herzlich willkommen zu DIY or Die, der Punk- und Hardcore-Sendung auf Radio Z. Endlich mal heute wieder live hier aus dem Studio mit uns zu zweit, mit mir und Jesse. Das, was ihr gerade gehört, waren Stains mit John Wayne Was a Nazi aus Austin, Texas von 1981. Der Song ist auch auf einem Sampler, den ich später noch genauer vorstellen werde. Aber das schon mal als kleiner Teaser, was ich noch für euch zu bieten habe. Und jetzt erstmal kommen wir zu Neuvorstellungen und da übergebe ich an meine Kollegin. Schön, endlich mal wieder hier zu sein. Und nicht in der Küche zu sitzen. Genau, ich habe wieder so ein paar neue Platten hier mit dabei. Und die erste Platte, ein Hinweis noch. Wir hatten gerade kein reguläres Intro, weil ein paar Sachen anders sind als sonst. Also eigentlich auch wie immer. Die erste Platte, die ich mit dabei habe, ist die neue EP von Hatehug aus Berlin. Die heißt Russian Perfume und ist erschienen Anfang des Jahres, glaube ich, auf Subscene Records. Und das ist die zweite EP der Band. Elfmal Hardcore-Punk und wir hören den Song Carbonture, der mich so ein bisschen an Armin 81 erinnert hat, so in der Zurück aus Tasmanien-Zeit zumindest, so der eine Part. Hatehug, Carbonture, der geht so. Das war ein Hatehug mit dem Song Carbonture von ihrer neuen LP. Und beim letzten Mal hatte ich die Split-LP von Ponys auf Pump, die auch aus Berlin sind, und Pschissen dabei und habe einen Song von den Ponys gespielt. Heute sind also Pschissen aus Halle dran. Die Split kam auf Apokaplexi Records vor kurzem raus und von Beschissen gibt es 5-mal aufgedrehten Punk und ein Cover von den Ponys und wir hören jetzt den ersten Song auf der Platte, der heißt Speedboat. Saxophon. We'll be right back. Das waren Schüssel mit dem Song Speedboat von der Split-LP mit Ponys auf Pump. Und von Halle geht's jetzt wieder zurück nach Berlin. Vor kurzem kam auf Billo ein Compilation-Tape mit 13 Songs aus, von 13 Berliner Bands. Das Tape heißt Achtung, ADK. ADK steht für Ali der Kosmonauten. Alle Songs sind extra für die Compilation aufgenommen worden und ich habe 3 Bands ausgewählt. Jetzt muss ich hier nochmal ganz kurz gucken. Hier, es passt schon. Das ist das Tape. Und zwar, wir hören die jetzt einfach direkt hintereinander. Zuerst die Bonzen mit dem Song Keine Gefahr. Dann Aus mit dem Song Zeiger und Schimmel über Berlin. Dunkler Traum. Los geht's. Keine Gefahr. Hier ist immer noch DIY or Die auf der 95,8 Radio Z. Und das waren gerade Schimmel über Berlin mit dem Song Dunkler Traum. Davor habt ihr gehört Aus mit dem Song Zeiger. Und davor Die Bonzen, Keine Gefahr. Alle drei Songs sind auf dem Sampler Achtung ADK. Da sind, wie gesagt, 13 Bands drauf. Sind auch noch ein bisschen unterschiedlichere Bands. Es war jetzt nicht so der super repräsentative Ausschnitt, aber der, der mir jetzt am besten gefallen hat. Und ihr könnt ganz einfach mal danach suchen. Der Sampler ist auch auf Bandcamp. Oder ihr holt euch das Tape, falls es da noch welche gibt. Und nicht ins Mikrofon atmen. Als letzte Neuvorstellung, aber nicht als letzte Vorstellung von mir heute, habe ich das Demo-Tape von Photogenic aus Sydney mit dabei. In Australien. 7-mal sehr cooler, ein bisschen anstrengender, eher dissonanter Punk. Ja, und viel mehr habe ich dazu auch gar nicht. Wir hören den zweiten Song, der heißt Clue for the Police und geht so. Photogenic. Das waren Photogenic aus Sydney, Australien mit dem Song Clue for the Police von ihrem Demo-Tape. Meine letzte Platte für heute ist der Übergang zu Andys wunderbare Welt der Wiederveröffentlichung auf Tapete Records sind die kompletten Studioaufnahmen von Östro 430 von 81 bis 83 erschienen. Die Doppel-LP nennt sich Keine Krise kann mich schocken nach einem Song. Und es sind 25 Songs drauf. Östro 430 waren 6 Frauen aus Düsseldorf, die ohne Gitarre, aber dafür mit Keyboard und Saxophon in 2 etwas unterschiedlichen Besetzungen von 79 bis 84 aufgetreten sind. Zu sehen gibt's Flyer, Fotos, alte Zeitungsausschnitte und es gibt einen kurzen Text von, Achtung, Campino, als gäbe es in Düsseldorf niemand anders, der was zur Zeit vom Ratinger Hof hätte sagen können oder kommentieren können. Naja, auf jeden Fall hören wir jetzt 2 Songs von Östro 430 und zwar hören wir da zuerst den Song S-Bahn. Das waren Özro 430 mit dem Song S-Bahn. Von dieser neuen Zusammenstellung von allen ihren Platten, die es eben gab, also alle Studioaufnahmen. Es ist die LP Weiber wie wir drauf, eine 7-Inch Vampir Meerschweinchen. Es sind leider zwei einzelne Songs. Es wäre fast noch besser, wenn es ein Song wäre, das Vampir Meerschweinchen. Dann noch eine 7-Inch von einem Sampler und diverse Sachen. Es gibt, also von den 25 Songs sind, glaube ich, zwei oder drei jeweils eine andere Version von einem anderen Song. Aber ansonsten gibt es da auf jeden Fall ziemlich viel. Und wir hören auch noch einen zweiten Song von Özro 430 und zwar Zu cool. Hallo, hier ist immer noch DIY or Die auf Radio Z. Das waren gerade Özro 430 mit dem Song Zu cool aus Düsseldorf. Und ich mache weiter mit Düsseldorf-Punk. Diese Zusammenstellung aller Özro 430-Songs ist ja auf Tapete erschienen. Und ich habe auch etwas von Tapete dabei, und zwar die Wiederveröffentlichung der Zensur- und Zensur-LP von Mail. Mail waren quasi die Stunde Null des deutschen Punks. Die haben sich 1976 in Düsseldorf gegründet, gelten somit als eine der ersten deutschen Punkbands. Und wenn man der Punk-Geschichtsschreibung glauben mag, gelten sie auch als die, oder sind sie, oder waren sie die erste deutschsprachige Punkband. Das Album Zensur und Zensur ist also demnach ein absoluter Deutsch-Punk-Klassiker, voll mit Hits. Es war sehr schwer, da einen Song auszuwählen. Zu erwähnen werde noch, dass der Sänger Jürgen Engler danach noch die Proto-IBM-Band Die Krupps gegründet hat, deren frühen Sachen ich auch empfehlen kann. Die späteren Sachen finde ich dann doch etwas trashig. Aber Mail haben eben mit dieser LP einen zeitlosen Klassiker geschaffen. Erwähnen möchte ich noch, dass bei der Tapete-Wiederveröffentlichung auch noch die Clever und Smart-Single und unveröffentlichte Songs sowie ein Live-Konzert mit enthalten sind. Es ist also auch eine Doppel-LP und sie kommt im originalen Artwork, anders als die Teenage Rebel Records-Veröffentlichung aus den 90ern. Genau. Ich habe jetzt die Qual der Wahl getroffen und mir den Song Risikofaktor 1:X ausgesucht von Mail. Und den hören wir jetzt. Mail mit Risikofaktor 1:X vom Zensur- und Zensuralbum. Original 79 erschienen und jetzt wieder veröffentlicht von Tapete. Viel Spaß. Sinnlos brutal. Hoch, hoch, hoch, hoch, Hitze und Glut. Hoch, hoch, hoch, hoch, Schweiß und Blut. Sinnlos brutal. Hoch, hoch, hoch, hoch, Hitze und Blut. Hoch, hoch, hoch, hoch, Schweiß und Blut. Risikofaktor 1:X. Die neue Zeit kommt gewiss. Risikofaktor 1:X. Neuzeit kommt gewiss. Rolltreppe, Rolltreppe, Eisen und Stahl. Rolltreppe, Rolltreppe, sinnlos brutal. Hoch, hoch, hoch, hoch, Hitze und Blut. Hoch, hoch, hoch, hoch, Scheiße. Yo, das waren Mail aus Düsseldorf mit dem Song Risikofaktor 1:X von der Zensur und Zensur LP im Original auf Rock On 1979 erschienen, ein echter Deutschpunk-Klassiker und jetzt wieder veröffentlicht worden auf Tapete. Weiter geht es mit einem US-Klassiker der besonderen Art. Es handelt sich nämlich hierbei, wie man sagen muss, wahrscheinlich um eine der kontroversesten Platten der Hardcore-Geschichte. Das sind jetzt wieder mal hohe Worte, aber ich erkläre euch gleich, warum dem so ist. Die Rede ist von der zweiten TSOL-LP Beneath the Shadows. Die ist im Original 1982 erschienen auf Alternative Tentacles und wurde jetzt auf dem englischen Label Dink wieder veröffentlicht. Warum ist diese Platte so kontrovers? TSOL haben ja angefangen als klassische amerikanische Hardcore-Punk-Band mit stumpfen politischen Texten und wildem Sound und haben mit ihrer ersten selbstbetitelten EP eigentlich so den südkalifornischen LA Hardcore-Punk-Sound, würde ich sagen, definiert und Maßstäbe gesetzt und eine wahnsinnige Fanschar in der Hardcore-Szene angezogen, haben sich dann aber mehr und mehr wegbewegt von diesem Sound. Mit der Weathered Statues EP und ihrem ersten Album Dance With Me haben sie sich der Goth-Death-Rock-Subkultur genähert und auch Post-Punk-Sounds mit reingebracht und sind weg von stumpfen Polit-Texten zu stumpfen Horror-Texten gegangen. Das hat viele Leute schon verwirrt, aber die, muss man bei TSOL sagen, machohafte Einstellung der Band hat auch immer noch bei den späteren Veröffentlichungen immer noch zum frühen Sound gepasst. Es gab noch keinen großen Bruch. Der hat sich aber dann bei ihrem zweiten Studioalbum Beneath the Shadows vollzogen. Alle, also zumindest wenn man der US-Hardcore-Geschichte glauben mag, in der ganzen US-Hardcore-Nation haben die Fans auf das neue TSOL-Album gewartet, haben es gekauft, haben es sich angehört und zu Hause festgestellt, das ist ja absolut kitschiger Pop. Und ja, es ist wirklich höllenkitschiger Pop. Also es ist ein New Wave-Album geworden. Die Einstellung und auch das ganze Auftreten der Band hat sich fundamental geändert, was zu großen Irritationen in der Szene damals geführt hat. Selbst das Maximum Rock'n'Roll war total verwirrt, wenn man sich alte Reviews durchliest. Was ist denn mit dieser Band nur passiert? Die Texte sind durch und durch kitschige Liebessongs. Also die Platte trieft wirklich vor Kitsch. Ja. Ein guter Freund hat mich mal gefragt, ob ich bin ja riesen TSOL-Fan, möchte ich erwähnen. Das habe ich. Wer die Sendung hier oft hört, weiß das sicher. Ich halte sie ja wirklich definitiv für eine der besten Punkbands aller Zeiten. Und ein guter Freund hat mich mal gefragt, ob ich dieses Album eigentlich auch gut finde. Ich liebe dieses Album oder gut finden würde, wenn es nicht von TSOL wäre. Und ich muss sagen, ich glaube, ich würde dieses Album mir denken, was ist das für 80s Pop-Rock, was soll der Mist? Aber dadurch, dass es TSOL gemacht haben und ich den ganzen zeitlichen Kontext einfach spannend finde, liebe ich dieses Album und es sind einfach schöne, kitschige Love-Songs. Den Song, den ich ausgesucht habe, ist der noch einer der punkigsten Songs, der heißt Wash Away. Und ja, das ist jetzt die Soft-Variante von TSOL. Und wem dieser Song und dieses Album noch nicht kitschig genug ist, dem kann ich noch empfehlen, Cathedral of Tears. Das war nämlich dann der Synth-Pop-Nachfolger des Sängers. Das ist dann, hat dann gar nichts mehr mit Punk zu tun, sondern es ist einfach nur noch romantischer Kitsch. Genau. Aber ich finde es gut, von einer Macho Punkband hin zu einer kitschigen New Wave Band. Ich finde den Wandel gut. Dem Wandel kann ich mich teilweise auch anschließen. Jetzt hören wir genug geredet. Jetzt hören wir TSOL mit Wash Away. Sad memories gathering rain, I love you. Hallo, hier ist immer noch DIY Die, die Hardcore-Punk-Sendung auf Radio Z. Und das waren gerade TSOL mit dem Song Wash Away von der Beneath the Shadows LP. Großartiger, kitschiger Post-Hardcore aus Orange County. wieder Original 82 Alternative Tentacles, jetzt wieder veröffentlicht auf Dink Records. Übrigens genauso wie die Dance With Me LP, ihr Debütalbum, wo sie noch wilder waren. Genau. Weiter geht's mit einem Sampler, den ich mir besorgt habe. Als Intro habt ihr da schon was davon gehört. Und zwar geht's um den Sampler USA 1981. Ein Sampler, der rare, seltene, teure Singles, 7 Inches, aus dem Jahre 1981 aus den USA zusammengestellt hat. Sehr gute Sache, wie ich finde. Als Intro haben wir Stains gehört mit John Wayne Was a Nazi aus Austin, Texas. Das ist da unter anderem enthalten, wahrscheinlich sogar der bekannteste Song, sonst sehr viel, was ich nicht kannte, was ich auch sehr cool finde, eben nicht nur Bands aus den Punk-Metropolen wie New York und L.A. und San Francisco, sondern auch aus Bundesstaaten wie Louisiana und Texas und Washington. Also jetzt eben nicht nur die Hotspots der Szene, was ich sehr cool finde. Sehr abwechslungsreich auch, also es sind Hardcore-Punk-Songs drauf, es sind aber auch fast schon rock'n'rollige Songs drauf, also ich bin sehr begeistert davon. Leider, wenn man dem Sticker auf dem Album glauben mag, steht da drauf Limited to 300 Copies. Bisschen schade, aber ich bin ja Fan von Zusammenstellungen alter Sachen, wie ihr sicher wisst. Es geht los mit einer Band, die ich vorher nicht kannte, die aber sehr cool sind, und zwar DV8 heißen die, DV8 aus Chicago, und der Song heißt Guns on the Right, und diesen Song findet ihr auf dem Sampler USA 1981. Viel Spaß! Das waren DV8 mit dem Song Guns on the Right von ihrer Single aus dem Jahre 1981. Und diesen Song findet ihr auf dem Sampler USA 1981. Ein Sampler, der verschiedene 7-Inch-Singles aus dem Jahre 1981 kompiliert. Und da geht es weiter mit einer Band. Achtung, steht auch in Klammern extra drunter. The Misfits, in Klammern, Not Danzig's Misfits aus Albany, New York. Sehr cooler, wilder Punkrock. Und der Song heißt Laughing Lover. The Misfits, viel Spaß. Ready? Where you Das waren The Misfits, aber nicht die mit dem kleinen Muskelmann, sondern Misfits aus Albany, New York, mit dem Song Laughing Lover von dem Sampler USA 1981. Einen habe ich noch, vielleicht damit ihr euch noch ein bisschen mehr unter diesem Sampler vorstellen könnt, was da noch so drauf ist, unter anderem Heart Attack aus New York, Shell Shock aus New Orleans, dann die Lost Reactors aus Oklahoma, Modern Warfare aus Long Beach und viele andere. Und ich habe noch einen Song aus Los Angeles ausgesucht von einer Band, die mir vorher unbekannt war. Auch sehr cooler Punk, nämlich Saigon. Und der Song heißt Annihilation. All die tollen Songs, inklusive natürlich auch dem legendären Staines-Song John Wayne Was a Nazi, findet ihr auf dem Sampler USA 1981. Aber jetzt Saigon. Viel Spaß. Das waren Saigon aus Los Angeles mit dem Song Annihilation. Genau, von dem Sampler USA 1981. Und es geht weiter mit Bootleg-Sampler-Hits. Und zwar ein Sampler aus der legendären Bloodstains Across-Reihe. Die geistert ja schon seit Jahrzehnten in Plattenkisten herum und wird immer mal wieder nachgepresst. Die Bloodstains-Reihe gibt es aus verschiedenen Ländern und in den USA aus verschiedenen Bundesstaaten, also über die jeweiligen frühen Punk-Szenen. Also es ist schon immer eher End-70er, Anfang 80er-Kram darauf zu finden. Wenig Hardcore, eher Punk-Rock. Und der Bloodstains Across Spain-Sampler wurde jetzt nachgepresst. Auf jeden Fall ist er wieder in Kisten zu finden. Im Original ist er damals 97 rausgekommen, aber ihr findet ihn, wenn ihr die Augen offen haltet. Und darauf sind ganz viele frühe, rare spanische Punk-Songs enthalten. Es geht los mit einer sehr coolen Punk-Platte oder nicht Platte, Punk-Song aus Madrid. Die Band heißt Espasmodizos. Und der Song heißt Enciendes tu Motor. Den Song findet ihr auf dem Bloodstains Across Spain Sampler. Viel Spaß mit wildem spanischem Punk. Se queda pequeña. Tú eres un cohete, un misil, una estrella. Pero en tu camino se ha cruzado un coche y va a ser imposible de evitar el choque. Como toda la tarde te has estado esperando, como toda la tarde te has estado odiando. Y we'll Hallo, das waren Espasmodizos mit Enciendes tu Motor von 1982 aus Madrid. Den Song findet ihr auf dem Bloodstains Across Spain Sampler. Die Bloodstains Across Reihe ist immer sehr gut, wenn ihr mal so Länder oder bestimmte Regionen auschecken wollt. Bekommt man eine sehr gute Übersicht, so wie auch eben bei dem Spanien-Sampler. Es geht weiter mit einer legendären spanischen Band aus Bilbao. Ich korrigiere mich, aus einer baskischen Band aus Bilbao. Und zwar die Vulpes mit dem Song Inquisición. Das war die B-Seite ihrer Me gusta ser una zorra Single, wo sie Iggy Pop, Stooges mit I Wanna Be Your Dog covern. Sehr cooler Song. Leider ist der nicht drauf, sonst hätten wir den gespielt. Aber Inquisición ist auch ein sehr cooler, wilder Punkrock-Song von dieser Band Vulpes Inquisición, zu finden auf Bloodstains Across Spain. Viel Spaß! So, schwupp, jetzt haben wir gerade nochmal gewechselt. Das waren Vulpes mit dem Song Inquisition. Genau, von Bloodstains Across Spain. Pegel waren auf Anschlag. Wir würden ja nicht so laut reden und ich rede sonst so leise. Ja, du redest normalerweise sehr leise und langsam. Es ist heute ganz ungewohnt, dass du so laut und schnell redest. Wir sind am Sendeende. Das war DIY or Die auf der 95,8. Ihr könnt die Sendung immer nachhören. Wir senden live, wenn es denn dann geht, jeden vierten Montag im Monat. Und ansonsten gibt's dann so ab morgen oder übermorgen die Sendung zum Nachhören als Podcast auf diy-blogspot.de. Und als letzten Song habe ich mir jetzt noch Wire ausgesucht. Wer hier schon ein paar Mal zugehört hat, weiß wahrscheinlich auch inzwischen, dass Wire eine meiner Lieblingsbands ist, auch wenn ich selten Superlative verwende, aber Wire würde ich am liebsten in jeder Sendung spielen. Und ich habe mir als Outro ausgesucht I Am The Fly. Das waren, war DIY or Die mit Andy und Jess, sowohl an den Plattenspielern als auch an der Technik, ja, als auch am Mikrofon. Wire, I Am The Fly. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao. Tschüss. Play glass screen to reject my chosen target.